Dein Herz schlug, der Wind floß, das Kreuz und der Mantel bedeckten uns. Dein Herz schlug, und ihre gewaschen klar, Türen in der Mansion geöffnet. Jenseits seines Weges und seiner Übertragung, jenseits des Horizonts das Ziel, jenseits das Gefühl gutes Handeln. Der Wind floß, das Kreuz und der Mantel durchtragen seine Sinne. Der Rajatabla war nicht in der Strafe. Der Rajatabla war in der Transfer und in die Folge von Karma oder Segen, die Ruby kann oder Fahr im Voraus enttreffen. Jenseits des Läuses, jenseits der Assamung, das Gefühl und seine Gefühle, der Wind floß, das Kreuz und der Mantel bedeckten uns, dein Herz schlug und ihre gewaschen Glas Türen in Dimension geöffnet. Dein Herz schlug und die Seele spiegelt, dein Gefühl und der Dimension wieder. Die Rajatabla war nicht in der Strafe, die Rajatabla war in der Transfer. Und die Folge von Karma oder Segen, die du wirken oder fahren voraus enttreffen. Auf ihre Weg gab es Brüche, aber sie flogen mit Flügeln von dem, was vorher, später und ihre Visionen gestartet wurde. Dein Herz schlug und ihre gewaschen klar Türen in Dimension geöffnet. Julius Caesar, der Kavalier.